B. Sie sind jetzt der Sprachschatten. Hören Sie, sprechen Sie und vergleichen Sie. Hamburg liegt im Norden von Deutschland. Ach ja, im Norden von Deutschland. München ist im Südosten von Deutschland. Ach so, im Südosten von Deutschland. Frankreich liegt westlich von Deutschland. Westlich von Deutschland. Italien ist südlich von der Schweiz und von Österreich. Ach so, südlich von der Schweiz und von Österreich. Köln und Bonn sind im Westen von Deutschland. Aha, im Westen von Deutschland. Stuttgart liegt im Südwesten von Deutschland. Aha, im Südwesten von Deutschland.